kurz vor 10. 9.57 Uhr. 9.57 Uhr also erreicht Frederik Kaufmann den Ort Randhausen. Die Szene erinnert mich irgendwie an einen Western. Ein Marktplatz, Hitze, Leere, Stille. Ein Fremder. Also Frederik Kaufmann. Fehlen noch diese Strohballen. Was für Strohballen? Die so rumkugeln, die so Strohhexen heißen die, glaube ich. Die heißen nicht Strohhexen. Sondern? Steppenläufer. Was? Die heißen Steppenläufer. Englisch Tumbleweed. Deutsch Steppenläufer. Klugscheißer. Nein, Steppenläufer. Ist ja auch egal. Ist nicht egal, die heißen so. Doch, ist egal. Gibt es eh nicht. In Randhausen bei Bärenstein. Es scheint auf den ersten Blick ein ganz normales Dorf zu sein. Da die Post, eine Bäckerei, ein Gemüseladen, in der Mitte ein Springbrunnen. Sieht nicht so aus, als ob irgendjemand auf mich warten würde. Aber ich bin da. Hier. Genau hier. Ich bin unter euch. Auch wenn ihr es noch nicht wisst, aber ich bin da. Fertig? Schon. 5. Also, 2. Juli, 10.03 Uhr. Frederik Kaufmann auf dem Marktplatz von Randhausen. Beinahe wäre diese Szene in all ihrer Unaufgeregtheit ungesehen verstrichen. Wer ist das denn? Wenn nicht Inge Kohlstedt, 57, gerade in jenem Augenblick Karotten in die dafür vorgesehene Holzkiste im Inneren ihres Gemüseladens verräumt hätte. Wobei ihr Blick durch die Scheibe auf den Fremden mit dem Koffer fällt. Was will denn der hier? Weitaus spektakulärer. Im selben Moment erhebt sich das eine der beiden Kitze, die vor kaum einer halben Stunde das Licht der Welt erblickt haben, und setzt wackelig einen Huf vor dem anderen. 6. Gestrichen. 7. Gestrichen. 8. Gestrichen. 9. Etwa 504 Kilometer nordwestlich von Randhausen in Lage verlässt Melinda Henske, 53, die Praxis ihres Onkologen Dr. Jonas Fiedel. Ich hätte immer gedacht, dass es an so einem Tag regnet, denkt Melinda und blinzelt in die Sonne. Ich hätte immer gedacht, dass es an so einem Tag regnet. Sie denkt immer wieder diesen Satz. Eine Art Schutzmechanismus, um keine anderen Gedanken zuzulassen. Dabei weiß Melinda, dass sie jetzt ein paar Dinge organisieren muss. Bevor es zu spät ist. Ich muss mit allem reinen Tisch machen. Ich muss einen Plan machen, damit ich Punkt für Punkt alles klären kann. Ich muss jetzt einen Kaffee trinken und einen Plan machen. Eine Liste, Stichpunkte. Ich brauche Struktur. Und ich möchte Dinge erledigen und abkreuzen. Sie meint abhaken, oder? Aber sie denkt nur diesen einen Satz. Ich hätte immer gedacht, dass es an so einem Tag regnet. Aber es regnet nicht. Nein. Ein Kaffee bitte. Schwarz. Kommt sofort. Und haben Sie einen Stift für mich? Nehmen Sie den vom Tresen hier, ja? Fußnote. Oh, haben Sie mich erschreckt. Wer sind Sie denn jetzt? Die Fußnote. Und was will die? Das ist für den weiteren Verlauf unerheblich, wie so manches, was hier berichtet wird. Aber vor der Praxis des Onkologen Dr. Jonas Fiedel sitzt fast täglich ein älterer Herr, ein Witwer, kerngesund, aber so einsam, dass sein Gesicht etwas dunkel-melancholisches ausstrahlt. Mhm. Und bei jedem, der die Praxis verlässt, meint der Herr, dessen Namen wir leider nicht kennen, im Ausdruck einen Schock über eine Diagnose zu erkennen. Wobei das ein Trugschluss ist, denn natürlich kommen nicht 100% aller Patienten mit einer negativen Diagnose vom Onkologen. Aber das weiß der ältere Herr wiederum nicht. Und wenn doch, würde er hier nicht mehr sitzen, hilft er mit seinem traurigen Gesicht gerade jenen, die die Praxis von Dr. Jonas Fiedel mit schlechten Neuigkeiten verlassen. Denn die, die ihn, den älteren Herrn, da sitzen sehen, werden durch seinen jämmerlichen Anblick von ihren eigenen Problemen abgelenkt. Soweit, so gut. Nur Melinda Henske hatte den Mann gar nicht gesehen. Sag ich ja. Ist für den weiteren Verlauf unerheblich. 11. Harzgasse 7. Frederik Kaufmann findet die Adresse. Er stellt den Koffer ab, streckt sich. Dann greift er in die Umhängetasche und sucht und findet darin einen klobigen Schlüsselbund. Also, das ist jetzt schon ein besonderer Moment. Der Beginn. Der eigentliche Beginn. Nein, keinen inneren Monolog jetzt. Gestrichen. Frederik Kaufmann schließt die Tür im Erdgeschoss Ratsgasse 7 auf. Tritt ein, bring Glück herein. Und betritt ein ehemaliges Ladenlokal. Staub, alter Müll. Was ist schlimmer als Müll? Alter Müll. Bierdosen. Ein wackeliger Tisch. Eine schräg hängende Lamellenjalousie. Nicht mal ein Stuhl. Ich dachte, ich komme hier rein und ich kann anfangen. Aber das ist hier unter aller Kanone. Fußnote. Oh, schon wieder? Sub omni Kanone. Zu betonen, Kanone. Auch die pluralische Form sub omnibus canonibus ist gängig. Ist eine Bewertungsstufe von Dissertationen, die eine ungenügende Leistung kennzeichnet. Aus der wohl scherzhaften schülersprachlichen Übersetzung dieses Prädikats entstand im Deutschen die Redewendung unter aller Kanone, womit umgangssprachlich generell eine sehr schlechte Qualität gemeint ist. 2. Juli, ca. 14 Uhr. Inge Kohlstedt kassiert gerade eine Kundin. Was die Nacken? Moment. 280 Gramm. Und ein Saft. Das ist der Apfelsaft. Und wegen der Kartoffeln, da reden wir noch. Nun, warte mal. Willst du nicht noch mehr? Die sind gerade frisch hineingekommen. Nee. Wer ist denn das? Wer? Na, der Mann da draußen. Der Mann da draußen? Keine Ahnung. Der ist heute Morgen hier angekommen und in den Lernladen da drüben. Nein. Da hat er einen Schlüssel. Interessant. 13. Frederik Kaufmann ist auf dem Weg zum Rathaus. Er überquert mit weit ausladenden Schritten den Marktplatz, als ihm eine Horde Kinder mit Tornistern auf dem Rücken den Weg verstellt. Da begegnet sein Blick dem Blick von Luisa Schwerte. 10 Jahre, blond, Sommersprossen, Blumenkleidchen. Hallo, du. 14. Ich habe Pfefferminz. 14.10 Uhr. Aber kein Wasserkocher. Vor einem schweren Schreibtisch aus dunklem Holz sitzt Frederik Kaufmann. Robert Vogel. 44. Vogel mit F, wie Fisch. Bürgermeister von Randhausen und im hiesigen Postamt tätig, schenkt stark sprudelndes Wasser in 2 Gläser. Dann sage ich mal so, herzlich willkommen. Frederik Kaufmann trinkt. Ja, danke. Die Kohlensäure kitzelt ihn hinter seinen Augen. Ehrlich gesagt wusste ich natürlich, dass Sie kommen, nur nicht, dass es heute ist. Also, dass heute schon heute ist, verstehen Sie. Ich habe eigentlich auch manchmal eine Sekretärin. Wo ist die denn? Ah, die ist aber jetzt beim Yoga in Bärenstein, macht den Hund und so. Ich hätte sie ja auch in Empfang nehmen können. Plötzlich wird Robert Vogel blass. Entschuldigung, weinen Sie? Was? Ich wusste nicht, dass Sie das so trifft. Bitte? Sie, Ihre... Robert Vogel deutet auf Frederik Kaufmanns Augen. Das ist die Kohlensäure. Ach so. Okay. Meine Dienststelle, das ist ein Saustall. Ich soll hier einen Posten beziehen und ich finde ein verdrecktes Loch, das nichts mit anzufangen. Das ist total zugemüllt. Ich soll da drin sogar schlafen. Das ist nicht mein Bett. Wie soll denn das gehen? Der Tisch fällt fast zusammen. Einen Stuhl gibt's auch nicht. Hallo? Sie haben also ein Problem. Gut. Wissen Sie, was ich dachte? Ich dachte, ich mache die Tür auf und es riecht nach Zitrone. Zitrone? Ja, hier, nach so Putzmittel-Zitrone. Ach so. Und auf einem frisch gewischten Tisch steht ein neuer Rechner, eingeschaltet, mit einem Grußwort als Bildschirmschoner. Ah, oh. Oh ja, und in einem Spind hängt meine Uniform. Und ich kann sofort anfangen, zum Beispiel gegen die Raser vorzugehen. Raser? Ja, Raser. Mich hätte heute fast einer über den Haufen gedonnert, als ich hergelaufen bin. Bitte? Also wirklich? Ja. Sie sind gelaufen? Von wo? Niederschlag. Von Niederschlag? Hierher? Ha! Ja, klar. Ach, das müssen Sie nicht. Doch. Nein. Es fährt kein Bus. Nee, da fährt kein Bus. Aber wenn Sie in dem kleinen Kiosk bei der Tankstelle nach Mattes fragen, der fährt Sie. Mattes? Ja. Du blöder Depp, denkt Fred. Und ich dachte schon. Hättest du mir ja sagen können, oder? Dann hätte ich nicht diesen Scheißkoffer durch den ganzen Wald getragen. Und die Umhängetasche. Frederik Hoffmann trinkt Wasser. Kneift die Augen zusammen. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Aber jetzt haben Sie ja ein Auto. Ja, ist auch sowas. Wo ist das? Das Auto? Das ist hier. 14.57 Uhr. Ah, kommen Sie mal mit. Robert Vogel und Frederik Kaufmann in Vogels Büro. Am Fenster. Sie sehen hinunter auf dem Parkplatz. Dort steht ein Streifenwagen, VW Golf, älteres Modell. Schauen Sie, hier gleich neben meinem Flitzer. Daneben ein blauer VW Passat CC. Frederik Kaufmann schlägt sich gegen die Stirn. What? Robert Vogel zuckt zusammen. Erstens. Vermögen. Zweitens. Ballon. Drittens. Mark. Sie können auch heute Nacht bei mir schlafen, wenn Sie wollen. Leihen Sie mir lieber eine Matratze. Wo soll ich denn jetzt eine Matratze herkriegen? Schlüssel. Was? Für das Auto. Ah, so. Steckt. Ihr lasst einen Streifenwagen mit Schlüssel bei euch auf dem Parkplatz rumstehen? Na ja. Robert Vogel hat das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Nein. Erstens nicht Vermögen. Zwei wird eins. Drei wird zwei. Also erstens Baloo. Zweitens Mark. Frederik Kaufmann verlässt grußlos das Zimmer. Tschüss dann. Drittens Martin. Da ist es 15.09 Uhr. 16. Im Wald zwischen Bärenstein und Randhausen liegen zwei Rehkitze am Boden. Ihr gepunktetes Fell tarnt sie gut vor dem Hintergrund der plattgetretenen Freifläche ihres Geburtsortes. Die Ohren der Kitze drehen sich ununterbrochen in alle möglichen Richtungen. Das Muttertier, das ist nicht direkt bei den Kitzen, sondern umkreist die beiden in einigen Metern Abstand, um eventuelle Fressfeinde früh genug ausmachen zu können. 15.22 Uhr. Ein Raunen kriecht durch den Wald. Die Augen der Kitze vereisen für einen Moment. Fußnote. Was im Endeffekt ähnlich aussieht wie die von hinten gekitzelten Augen Frederik Kaufmanns, nachdem er vom Sprudelwasser getrunken hat. 18. Fabian Martenbach, 55, sitzt mit seiner Frau Anne, 54, auf der Terrasse. Brot, Wurst, Blick über die Felder. Die eigenen. Romantik. Feierabend. Ölgemälde. Deutschland. Die Kohlstedt-Inge, die hat mir gesagt, dass wir jetzt wieder eine Polizei haben. Hä? Doch. Morgen muss das Unkraut bei deinen Kartoffeln raus, sonst werden die nicht. Polizei. Ich brauch keine Polizei. Na, wenn's den Posten gibt. Ich brauch Diesel für einen Häcksler. Hast du nicht morgen Sport? Yoga? Nee, das war heut. Also, ich hab doch die Inge im Laden getroffen, weil die möchte von meinen Kartoffeln. Also, wenn's die dann mal gibt. Und wie ich da so stehe, da zeigt die Inge rüber über den Platz und sagt, da ist heute einer rein. Sag mal, kannst du mir nicht trotzdem den Diesel holen? Morgen? Nee, morgen habe ich Amt. Und außerdem muss doch das Unkraut raus. Ach Mann, das kann ich doch machen. Nee, das sind meine Kartoffeln. Also, das sollen meine einmal werden. Man merkt hier gleich, wie, nur weil es ein landwirtschaftlich tätiges Ehepaar ist, ihnen eine gewisse Grobschlechtigkeit und ein dialektal gefärbter Sprachduktus unterstellt wird. Das ist natürlich mitunter Blödsinn. Weil genauso gut könnte ja der zuvor gezeigte Bürgermeister Robert Vogel mit dialektalem Einschlag sprechen. Hat er aber nicht. Und tun Anne und Fabian eigentlich auch nicht. Aber es hilft doch, das Bild eines Kaspar-David-Friedrichhaften Dorfendpunktes zu verstärken. Will sagen, letztes Haus, nur noch Wiesen und Felder. Ist aber Quatsch. Ja, gut. Genau. Im weiteren Verlauf wird der starke dialektale Einschlag nicht mehr zur Anwendung kommen, da er sich realiter einfach nicht nachweisen ließ. Na gut. Das haben Sie jetzt nicht gehört. Was? Ja, ich sag das doch zu Anne. Ah, sorry. Gut, machst du eben das Unkraut selber raus und ich hol den Diesel. Obwohl ich nur weiß Gott genug zu tun hab. Naja, vielleicht fahr ich auch in der Mittagspause mal schnell rüber. Ist ja nur noch Schmiedeberg. Fußnote. Eigentlich Kovaška. Nur bis 1947 Schmiedeberg. Schmiedeberg ist eine Stadt in Tschechien. Sie ist eine Gemeinde im Okres Chomutov, in 815 Metern über Normalnull unter dem gleichnamigen Berg. 3 Kilometer von der Staatsgrenze zu Deutschland. Eben. Dann schweigen. Stille. Polizei. Entschuldigung. Am Horizont überquert eine Wildsau mehrmals die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Ein sogenannter Überläufer. Fußnote. Oh, nicht schon wieder. Doch. Junge Wildschweine nennt man von ihrer Geburt bis zum 12. Lebensmonat Frischling. Ab dem 13. bis zum 24. Lebensmonat werden junge Wildschweine als Überläufer, genauer als Überläuferbache bzw. Überläuferkeiler bezeichnet. Die Eckzähne im Gebrech werden beim Keiler auch als Gewaff bezeichnet. Die Eckzähne im Oberkiefer heißen Haderer, die im Unterkiefer nennt man Gewehre. Vielen Dank. 20. Am 3. Juli um 11.17 Uhr öffnet sich die Türe in der Ratsgasse 7 und ein uniformierter, glattrasierter Polizist mit akkurat gezogenem Scheitel tritt heraus. In seiner Hand eine Schnur. Am Ende der Schnur ein Luftballon. Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgerer. Fehler. Flüchtigkeitsfehler. Passiert eben normalerweise nicht sowas. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Frederik Kaufmann. Ich bin 33 Jahre alt und habe vor etwas über 4 Jahren die Polizeischule in Aschersleben in Sachsen-Anhalt absolviert. Danach Grunddienst in Stendal und ich wurde zu Anfang Juli diesen Jahres, also praktisch gestern, hierher versetzt. Nach Randhausen. Ich will mich kurz fassen. Zumal ihm nicht mal jemand zuhört. Sag das nicht. Wieso? Wer weiß? Wer weiß was? Ich will mich kurz fassen, um Sie nicht zu langweilen. Ich habe zur Aufgabe, es ist Ziel dieser Postenwiedereröffnung, zu der ich hierher berufen wurde, das Gebiet der Grenze der Bundesrepublik Deutschland zum Nachbarland Tschechien zu sichern. Beziehungsweise zu sichten, also zu kontrollieren. Ich bin daher befugt, jeden und jede unvermittelt und grundlos zu stellen und zu befragen. Ich freue mich sehr über jede Form der Kooperation und danke Ihnen und Ihr recht herzlich. Fehler. Er übt nur. Ach so. Frederik Kaufmann wird seine Rede an diesem Tag noch einmal halten, um 14.03 Uhr und dann nochmal um 17.11 Uhr. Da sind dann schon weniger Fehler drin und Robert Vogel ist auch da. Er hat 2 Flaschen Bier und eine Matratze dabei. Prost, Herr Wachtmeister. Und guten Nacht. 21. Gestrichen. 22. Gestrichen. 23. Gestrichen. 24. 17.35 Uhr. Melinda Henske kniet vor einem kleinen Schränkchen im Wohnzimmer, in dem sie Fotos in Fotoumschlägen aufbewahrt. Verdammt. Irgendwo muss doch dieses Foto sein. 25. 17.36 Uhr, Fabian Martenbach auf seinem Gerstenfeld. Im Rücken die Nachmittagssonne, rechts von ihm der kleine Kartoffelacker seiner Frau Anne, vor ihm noch mehr Feld. Dann unsichtbar die Grenze. Genau. Fabian Martenbach betrachtet seine Gerstenähren mit Sorge. Die sind alle am Verdursten. Ein noch größeres Problem ist aber, dass etwa ein Viertel des gesamten Feldes von einem Tier umgegraben wurde. Da stehen ja nicht mal mehr durstige Gerstenähren. Da ist einfach nur noch Umwurf. Verflucht. So eine verfluchte, gottverdammte Scheiße. So ein verfluchter, gottverdammter Scheißdreck. Dann schaut er auf und sieht, keine 20 Meter entfernt, eine Überläuferbache. Die plötzliche Bewegung Fabian Martenbachs erschreckt die Überläuferbache. Na, die beiden laufen in entgegengesetzter Richtung auseinander. Die Bache nach Tschechien, Fabian Martenbach nach Hause. Gegen 17.50 Uhr erreicht er den Geräteschuppen. Im Geräteschuppen findet er den Eisenschrank. Im Eisenschrank sein Gewehr sowie Munition. Eine Schachtel muss reichen. Auf diese Weise bewaffnet erreicht er um 18.14 Uhr erneut die von der Sau verwüstete Stelle. Eine komplett sinnlose Aktion. 28. Um 18.16 Uhr findet Melinda Henske das gesuchte Foto und fasst einen Plan. Da. Ja. Leider verrät sie ihn uns nicht. Damned. 30. Circa 100 Kilometer von Melinda Henske entfernt sitzt ihr Ex-Mann. Gestrichen. Was? Ex- oder Nicht-Ex-Mann tut nichts zur Sache. Gut. Gut. Ja. Martin Schneider, 54 Frührentner, sitzt auf dem Balkon seiner Einzimmerwohnung und liest in der Juni-Ausgabe der Fachzeitschrift Science. Ja. Hallo zusammen, ich bin der Martin Schneider. Nee, nicht so. Gleich in medias res. Ah, dann lese ich am besten vor. Moment, hier. Psychologists have long known that stimuli judged in the context of the other relevant stimuli that surround them in space or precede them in time. Ich verstehe kein Wort. Lass uns mit was anderem weitermachen. 31. Nein. Genau. Außerdem ist das Zählen meine Aufgabe. Herr Schneider, können Sie das nicht in eigenen Worten für uns zusammenfassen? Ja gut, ich kann es versuchen. Also im Endeffekt ist das so. Diese Psychologen haben durch Tests herausgefunden, dass sich mit der Verringerung von Problemen die Sensibilisierung dafür erhöht. Wieso liest er sowas überhaupt? Zum Beispiel haben die einen ganz abstrakten Versuch gemacht. Also die haben Probanden vor einen Bildschirm gesetzt, auf dem 1000 Punkte in Abstufungen von sehr blau bis sehr lila zu sehen waren. Die Versuchsteilnehmer sollten alle blauen Punkte zählen. Und wenn jetzt die Forscher die Anzahl der blauen Punkte verringert haben, dann haben die Testpersonen einfach mehr lilafarbene als blaue Punkte gezählt. Plötzlich farbenblind, oder was? Nein, die haben einfach ihre Sensibilität für blau erhöht. Sogar wenn man sie vorgewarnt hat, man werde jetzt gleich die blauen Punkte verringern. Und bei einem anderen Versuch, da haben sie den Versuchsteilnehmern Gesichter gezeigt. Und die sollten die Gesichter auswählen, die besonders furchteinflößend und aggressiv aussehen. Und auch da, wenn die Forscher die ganz aggressiven Bilder rausgenommen haben, wurden von den Probanden plötzlich weniger aggressive Gesichter als aggressiv gewertet. Ist ja klar. Ist nicht klar. Die haben Gesichter, die sie vorher nicht aggressiv fanden, plötzlich als aggressiv empfunden. Na, wenn die ganzen Aggressiven fehlen? Werden doch nicht weniger Aggressive aggressiv. Im Vergleich schon. Obwohl sie es vorher nicht waren? Und was heißt denn das? Das heißt, dass es immer aggressive Gesichter gibt. Weil man die Aggressivität eines Gesichts immer erst im Vergleich mit anderen Gesichtern definiert. Oder anders, das heißt, dass ein Problem nie ganz verschwindet, weil man im Vergleich immer einen Rest davon ausmachen kann. Tja, interessant, nicht? Dass ein Problem nie ganz verschwindet? Ich zitiere. Moment, pass auf. Hier. Obwohl moderne Gesellschaften große Fortschritte beim Lösen vieler sozialer Probleme gemacht haben, von Armut und Analphabetismus bis zu Gewalt und Kindersterblichkeit, glaubt die Mehrheit der Menschen, die Welt entwickle sich zum Schlechten. Tatsache, dass sich die Anstrengungen vergrößern, während sich gleichzeitig die Problemlage verkleinert, könnte eine Quelle dieses Pessimismus sein. 32. Gegen 19 Uhr betritt Luisa Schwerte das Zimmer, in dem ihre Mutter Hanna bügelt. Mama, hast du meine Puppe gesehen? Welche Puppe? Na, die Puppe. Meine. Ach, Luisa, du hast so viele Puppen. Nein. Doch. Gar nicht. Da müssen wir nicht diskutieren. Ich diskutiere auch gar nicht. Du diskutierst. Hast du sie jetzt gesehen oder nicht? Ich glaube nicht. Was heißt, du glaubst nicht? Das ist doch keine Glaubensfrage. Entweder du hast sie gesehen oder nicht. Wie redest du eigentlich mit mir? Mann, Mama. Gut, wir essen jetzt dann was, ja? Wenn sie weg ist, frage ich den Polizisten, ob er sie für mich findet. Was denn für ein Polizisten? Worauf Luisa ihrer Mutter von Friedrich Kaufmann erzählt. Aber den kennen wir ja schon. 35. 220. Ja, ich fange nochmal an. 22.20 Uhr. Ja, genau. Ja, danke. Bitte. 22.20 Uhr. Jiří Pollak folgt auf tschechischer Seite der Fährte einer Überläuferwache. Und ihrer Rotte. Über der Schulter sein Gewehr. Fußnote. Es handelt sich um eine Sauer 90 Select, Kaliber 8,68. Ja, dann passiert erstmal nichts. 37. Also schauen wir dabei mal nach Hamburg zu einem jungen Mann, der sich am 6. Juli morgens auf dem Weg zur Arbeit befindet, als ihn seine Mutter auf dem Handy erreicht. Mama? Marc. Womit wir jetzt auch endlich den Namen des jungen Mannes wissen. Ich hole dich heute Nachmittag ab, 14 Uhr. Wir fahren zusammen ans Meer. Mama, das... Ich hole dich ab. 39. Dinge, die Friedrich Kaufmann auffallen, die er sich notiert. Niemand in Randhausen schließt sein Fahrrad ab. Pakete, die die Post zustellt. Während der Empfänger nicht zu Hause ist, legt der Postbote einfach vor die Tür. Tag, Fritz. Na? Schön eingelebt. Alles gut bei dir? Ja, Herr Vogel. Alles gut. Schön. Fehlt Geld zum Zeitpunkt des Bezahlens, kann überall in Randhausen angeschrieben werden. Einiges in Randhausen funktioniert über ein Leih- und Tauschsystem, unabhängig von monetären Interessen. Eier, Schraubenzieher, Verlängerungskabel oder Autodachboxen werden ohne Gegenleistung verliehen. Teilweise monatelang. Und dann, am 7. Juli, begeht der fleißige Friedrich Kaufmann die Grenze zwischen Randhausen und Tschechien. Sie folgt zunächst einem Rinnsal, zwischen einem Birkenwäldchen hindurch. Dann entlang der Frontseite der Felder von Fabian Markenbach. Scheißviecher, diese Dreckschweine! Ich knall euch ab, ihr Scheißschweine, ihr blöd, du dumme Sau! Mann, du so eine Scheiße! Tag, Herr Markenbach! Ja? Oh, Glück auf! Ja. Die Grenze führt schließlich tief in den Randhausener Forst. Dort bleibt Friedrich Kaufmann stehen, weil er plötzlich einen Ton wahrnimmt. Ein Brummen, ein Brodeln und ein Heben und Senken, als atme der Boden. Wie eine U-Bahn, sagt Friedrich Kaufmann. Keine 7 Meter entfernt liegen 2 Rehkitze am Boden, ebenso erschrocken wie der Polizist. 43. Da ist es 13.35 Uhr am 8. Juli. Ja. Luisa Schwerte, 10, sitzt in ihrem Zimmer und schaut aus dem Fenster. Ein Stück Garten. Im Gras ein LKW aus Plastik. Schaukel. Gartenzaun, Nachbargrundstück. Haus auf dem Nachbargrundstück. Der Randhausener Forst hinter dem Haus auf dem Nachbargrundstück. Eine Fliege lässt sich auf dem Handrücken ihrer rechten Hand nieder und läuft in Richtung Ringfingerknöchel. Das kitzelt. Luisa Schwerte wendet den Blick ab. Sie verscheucht die Fliege. Mit der anderen. Ja. Mit der anderen Hand. Ja, mit der anderen Hand. Genau. Natürlich, ja. Und dann bemerkt sie mit dem Gefühl der absoluten Überzeugung, dass... Meine Puppe? Ihre namenlose Puppe, die seit ein paar Tagen nicht mehr auffindbar ist... Ist im Wald verschwunden. 44. 13.51 Uhr. Jerzy Pollack und Fabian Madenbach nicken sich über die Ländergrenze hinweg zu. Die beiden kennen sich seit Jahren vom Sehen. Aber, ja, aber haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt. 45. 13.55 Uhr. Melinda Henske wartet in ihrem dunkelroten Landchair Y vor der Tür eines Mehrfamilienhauses in Hamburg, bis endlich ihr Sohn zu steigen. Marc. Mutter. 46. 14.20 Uhr. Anne Martenbach öffnet ihre Haustür und ruft... Balu? Hallo? Balu? 47. 14.30 Uhr. Ein kleines blondes Mädchen durchschreitet zielstrebig den Wald. Man muss dazu sagen, der Randhausener Forst ist ein klassischer deutscher Wald. Und obwohl man ob der Beschreibung eines kleinen Mädchens, das alleine durch einen Wald marschiert, natürlich Angst bekommt, gibt es dafür überhaupt keinen Anlass. Na, dann frag mal die Mutter. Die blickt zur selben Zeit aus dem Küchenfenster in den Garten und sieht die Schaukel alleine, verlassen, quietschend schwingen. Luisa? Da stellen sich ihr die Härchen an den Armen auf. Zur gleichen Zeit, da Hannah Schwerte in der Küche erbebt, steht Oberwachtmeister Friedrich Kaufmann ohne ihr Wissen in ihrem Wohnzimmer. 49. Marc Henske und seine Mutter Melinda in einem dunkelroten Lancia Y. Marc? Hm? Was? Haben wir die A1 jetzt schon verpasst? 50. 15.20 Uhr. Seit 45 Minuten sitzt Luisa Schwerte auf einem Hügel im Randhausener Forst. Ein tiefer Ton ist in der Luft, im Boden. Jetzt ist er für alle hörbar. Ein Brummen. Das Rauschen der Blätter, der Bäume, erstirbt. Zunächst. Die Vögel suchen kreischend das Weite. Es kribbelt. Das Brummen wandert durch Luisa Schwertes Bauch. Ihre Pupillen vergrößern sich. Ihre Augen sind schwarze Löcher. Der Boden bewegt sich. Und das Rauschen der Blätter der Bäume kommt doppelt so laut zurück. Das Brummen, das Beben und das Rauschen vereinen sich. Die Rehkitze haben Todesangst. Luisa Schwerte lächelt. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Der Boden vibriert. Der Boden öffnet sich. Luisa Schwerte sieht ins Innere der Erde. Flüssige Steine. Schwefelgeruch. Feuer. Sie weiß. Das ist nicht die Hölle. Das sieht vielleicht so aus. Aber das ist nicht die Hölle. Meine Hand. Holzig. So groß wie Luisas Oberkörper. Die Hand stützt sich am Rand der Schlucht des Trichters ab. Eine zweite Hand erscheint, dann ein Schädel. Riesig. Als wachse in einem Bären ein Baum. Haare wie Stahlseile. Ein Maul wie eine Toreinfahrt. Riesige Zähne. Erhebt sich das Wesen aus dem Loch. Fußnote. Luisa Schwerte wird das Wesen später als Troll bezeichnen. Da Trolle tagsüber aber zu Steinen erstarren, scheint Luisa Schwerte zu irren. Auch von der für Trolle typischen ständig laufenden Nase wurde nicht berichtet. Wie bei allen Metaphern ist aber bis zum Schluss nicht ganz klar, was es eigentlich sein soll. Ein Erwachen, ein Ausbruch, eine Geburt. Es bäumt sich auf und ist tatsächlich so groß wie die Bäume. Größer, viel größer. Luisa Schwerte lächelt immer noch. Sie bleibt, wo sie ist. Sie hat keine Angst. Sie empfindet Freude. Das Wesen geht in die Hocke. Gibst du mir bitte meine Puppe wieder? Und das Wesen streckt seine Faust aus, dreht sie nach oben und öffnet sie. Wie auf einer Sommerwiese behütet, geschützt, liegt die Puppe in der offenen Hand. Danke. 51. Am 2. August, kurz nach 10 Uhr morgens, ist Anne Martenbach zum Dienst im Rathaus. Mhm. Von ihrem Schreibtisch schaut sie in die Zeughausstraße. Dort sieht sie Friedrich Kaufmann mit einem Flachbildfernseher unter dem Arm in die Ratsgasse eilen. Es besteht aber die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass das Protokoll auch an dieser Stelle irrt. Ach ja? Ja. 52. Sonntag, 8. Juli, Poddenförde auf dem Deich. Hier. Was ist das? Ein Foto. Ja, das sehe ich selber. Es ist das Einzige, das ich habe. Hast du mich deshalb hierher gebracht? Ich wollte... Wir... Ach du Scheiße. Dass wir zu zweit sind. Das gibt's doch nicht. Ja. Wer ist das? Es tut mir leid. Ich war mir all die Jahre immer unsicher und... Unsicher? Mama! Das könnte ich sein. Ja. Der... Sieht aus wie du. Sieht aus wie ich, ja. Kopie, scheiße, Mann. Wenn ich mir den gleichen Kram anziehen würde, das... Unsicher? Wo warst du dir denn da unsicher? Ich hatte ja das Foto nicht. Und in meiner Erinnerung war alles... Ach, das war kompliziert, Mark. Kompliziert, Mama. Weißt du, was das heißt? Das... Wieso kommst du denn jetzt damit? Ich dachte, du solltest das wissen, bevor ich sterbe. Hätte Melinda Henske gerne gesagt. Hatte sie sich fest vorgenommen. Aber als ich da so stand, auf dem Deich in Poddenförde, im Wind, ein Leihrad an der Hand und mein Sohn schon wegen des Fotos so völlig außer sich. Da hat sie sich nicht getraut. Da hat sie gedacht, das wäre zu viel für ihn. Mama. Eins nach dem anderen. Mama, hallo. Mark. Jetzt schau mich nicht so blöd an. Damned! Ja. Dumm. Melinda Henske nimmt im selben Moment die Arme hoch, weil sie ihren Sohn halten will, umarmen, wo doch das schlechte Gewissen oder die Vergangenheit oder was auch immer so an ihr nagen. Und da stoßen sie unglücklich, muss man fast sagen. Und das Bild, das Foto, wird vom Wind gepackt und verweht. Auf und davon, als wolle es nach Hause. 58. 3. August, 11.10 Uhr. Also, halt. Robert Vogel und Oberwachtmeister Friedrich Kaufmann bei Schaschlik am Stehtisch vor der Fleischerei Gänglich. Jetzt höre ich dir zu. Von dem fettigen Zeug bei Gänglich kriege ich sonst Dünnpfiff, wenn ich das nicht mit einem Schnaps runterspüle. Ja, prima. Okay, pass auf. Ich möchte, dass wir eine Versammlung einberufen. Aha, eine? Ja. Und was willst du uns da sagen? 61. 10. August, 20.11 Uhr. Also, ich möchte euch jemanden vorstellen, den Fred, der möchte ein paar Worte sagen. So, jetzt fängst du einfach mal an. Ja, ich bin mittlerweile... Du musst schon richtig mit dir. Ach so. Ja, ich bin mittlerweile seit etwas über einem Monat hier auf meinem Posten. Lauter, ja. Bitte. Die meisten von euch wissen das oder haben mich mal in der Ratsgasse besucht. Oder gesehen. Ja. Und ich bin ja hier, um für eure Sicherheit zu garantieren. Also ich kann natürlich keine Sicherheit garantieren. Aber die Idee eines solchen Polizeipostens in Grenznähe ist natürlich auch die Sicherung der Grenzen. Ne? Natürlich muss ich mich oder musste ich mich zunächst mit den Örtlichkeiten vertraut machen. Deshalb habe ich die letzten Wochen viel, viel Zeit im Ort und im Freien verbracht. Dadurch habe ich einige Erkenntnisse gewonnen, die mich dazu bewogen haben, diese Versammlung in Absprache mit Robert Vogel einzuberufen. Ich möchte euch, Ihnen, jetzt hier die Ergebnisse bitte vortragen. Und jetzt seid ihr mal leid. Erstens, der komplette Grenzverlauf zum Nachbarland ist ungesichert. Das heißt, jeder Tscheche kann wie und wann er will über die grüne Grenze nach Randhausen kommen. Ja, und? Ich habe schon einige Individuen bewaffnet am Grenzverlauf ausmachen können. Was? Das ist ja unerhört! Was tut das? Es beschränkt sich auch nicht nur auf Tschechen. Ganz im Gegenteil. Jeder, der Tschechien erreicht, kann potenziell Randhausen erreichen. Polen, Russen, Ukrainer. Letten, Esten. Genau. Nepalesen. Yes. Also die meisten kommen doch über Bärenstein oder Brichti. Was, die Nepalesen? Danke für den Hinweis, Robert. Herr Vogel. Ja. Die mit dem Auto sind, kommen natürlich über die Straße. Aber die zu Fuß kommen, die kommen zum Beispiel direkt über die Felder Martenbach den Ort betreten. Vielleicht war es gar keine Sau, Fabian, vielleicht war es ein Tscheche. Ich hab sie doch gesehen, die Sau. Und wenn ich die erwische, du Dumm, dann machst du Wurst draus. Also jetzt aber wieder bitte Ruhe. Beruhigt euch, hallo. Punkt 1. Also, Randhausen ist offen wie eine Hose. Punkt 2. Ich habe daraufhin die Sicherheit im Ort selbst überprüft. Wir wissen alle, Gelegenheit macht Diebe. Fußnote. Die Erfahrung, dass Gelegenheit Begierden weckt und reizt, die sonst nicht erwacht oder doch in ihren Grenzen geblieben wären, Wander 2001, ist wegen der allgemeinen Gültigkeit dieser Lebenserfahrung in vielen Sprachen vorhanden und schon seit dem Mittelalter bekannt. So findet sie sich bereits in Freidanks Bescheidenheit um 1215-1230. State machet male gen dieb. Date gleich. Gelegenheit, Umstände, Verhältnisse, Lage. Der Friede, und öffne die Tür dem Unbekannten und du bekommst das Unbekannte. Hört. Fußnote, vermutlich Georg Christoph Lichtenberg um 1777. Aber was ich hier feststellen musste, ist grobe Fahrlässigkeit. Jetzt packt doch eine Art Schock die Zuhörer, weil, so wie Friedrich das soll kein Vorwurf sein. Klingt es doch sehr nach einem Vorwurf. So habe ich nicht nur landwirtschaftliche Erzeugnisse, darunter Kirschen, Pfirsiche, Kartoffeln, wobei die Kartoffeln noch relativ klein sind. Das sind doch meine Kartoffeln. Entgeltfrei in meinen Besitz bringen können, sondern habe mir auch, ohne ein einziges Türschloss oder Ähnliches aufbrechen zu müssen, zu den Häusern BZW, Wohnungen der Familien Pelke, Neu, Herz, Martenbach, Schwerte und Jonsson Zutritt verschaffen können. An dieser Stelle macht Oberwachtmeister Kaufmann eine Pause, bedingt dadurch, dass er seine Notizen umblättern muss. Die Verzögerung wirkt aber gewollt, erhöht die Spannung und macht einen sehr professionellen Eindruck. Es ist 20.36 Uhr. Wenn ich 1 und 1 zusammenzähle... 2! 4! Dann bedeutet das, die Ortschaft Randhausen, unser Ort, kann von ortsfremden Personen sowohl über die Zugangsstraße 95 als auch über die grüne Grenze unkontrolliert erreicht werden. Woraufhin hier der Eindringling Zugriff auf Waren im Wert von mehreren zig oder hunderttausenden Euros hat. Denken Sie mal an eure ganzen Fahrzeuge und Landmaschinen. Ich denke, als derjenige, der für eure Sicherheit verantwortlich zeichnet, ist dieser Zustand nicht hinnehmbar. Vereinzelt ist den Leuten nach Klatschen zumute, obwohl es nicht zur Situation passt. Jemand bestellt ein Bier. Ja, ein Bier! Soweit, danke. Dankeschön. Ein Gemurmel und Gerede entsteht. Es wird diskutiert, es werden sehr viele Getränke bestellt. Aber es ist doch noch nie was passiert. Tja, nur weil es noch nie passiert ist, heißt das nicht, dass es nie passieren wird. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, was? Die Wahrscheinlichkeit nimmt jeden Tag zu, dass was passiert, wenn bisher nichts passiert ist. Ich schieß die alle über den Haufen. Tschechen? Die Sauen! Gegen 21.46 Uhr sind die meisten Teilnehmer zu Hause. Die verbliebenen 4 Männer und 3 Frauen sind besoffen und reden mittlerweile über Sauerbrotteig. 63. 25. Juli. Also gut 2,5 Wochen vorher. In Großförste bei Hildesheim sitzt Melinda Henske Martin Schneider gegenüber. Kannst du dich noch an Balu erinnern? Was? Balu. Balu? Warte mal. Dschungelbuch? Nein, der war zu meinem 30. Weißt du, wie lange das her ist? Also, no offense, aber sorry. Das ist ein Stämmiger. Kann sein. Braune Haare. Braune Haare? So wie Marc. Mit wem war der denn da? Der war alleine da. Martin sucht in seinem Gehirn nach stämmigen Typen, die er vor 23 Jahren am Rande einer Party kennengelernt hat. Aber der Ordner ist leer. Was ist denn mit dem? Dass du dich nicht an den erinnern kannst. Der hat sogar bei uns übernachtet. Woraufhin Martin Schneider von Julia Shaw erzählt, einer deutsch-kanadischen Rechtspsychologin aus London, die an falschen Erinnerungen forscht. Das ist wirklich interessant. Was? Die haben einen Test gemacht. Du erinnerst dich nicht an Balu. Na, das eh nicht. Aber das heißt, alles, was dein Gehirn an vermeintlicher erinnerter Wahrheit ausspuckt, kann genauso gut der größte Mist sein. Der größte Mist? Ja. Vielleicht hast du deinen 30. gar nicht gefeiert und erinnerst dich jetzt trotzdem daran. Verstehst du? Es ist 14.37 Uhr. 64. Nee, doch. Und nee. Luisa Schwerte erzählt ihrer Freundin Jana Lorgenberg zum ersten Mal von einem Troll, den sie im Wald gesehen hat. Nee. Und hoch wie ein Haus. Nee. Doch, ich war schon ein paar Mal da. Er ist nett. Nee, doch. 65. 11. August, Vormittag. Also wieder 2,5 Wochen später und einen Tag nach der Versammlung. Ja, danke. Genau. Fabian Martenbach schlägt entlang der tschechischen Grenze Pflöcke in die Erde, die er mit Maschendrahtzaun verbindet. Die ganze Grenze entlang? Wenn ich die hier nur um meinen Acker rum aufstelle, dann läuft die Sau einfach hier lang. Da kommt die rum, da. Und dann fällt die mir von hinten über die Felder her. Da hab ich dann auch nicht von. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Zaun hier stark genug ist, um Viech abzuhalten. Mann, ich hatte doch nicht anders da. Jiří Polák beobachtet Fabian Martenbach und Robert Vogel von tschechischem Staatsgebiet aus durch das Zielfernrohr seiner Sauer 90 Select. Er schüttelt zweifelnd, erfahren den Kopf. Eigentlich bräuchte man irgendwas mit Strom. Strom? Aber so richtig Strom. Und wenn da ein Kind reinläuft? Dann öffnet Jiří Polák, der Überläuferbache, mit einem Jagdmesser den Bauchraum und entfernt ihre Eingeweide. 66. 28. Juli, später Nachmittag. In einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Lage verstirbt die 53-jährige Melinda Henske. Alles, wirklich alles ist vorstellbar. Nur nicht der eigene Tod. Dann klingelt ihr Telefon. Am 30. Juli erfährt Marc Henske vom Ableben seiner Mutter. Tot. 68. Luisa Schwerte und Jana Lorgenberg erzählen Paul Haffel von einem Troll im Wald, den sie ab und zu besuchen. Nein, doch. Echt? Nein. Der spielt mit uns, obwohl er riesengroß ist. Nein, doch. Echt? Er ist wirklich riesengroß. Und was spielt er mit euch? Alles Mögliche. Nein, doch. Echt? Manchmal wirft er uns auch nur hoch. Oder wir chillen auf seinem Schoß. Nein, doch. Echt? Oder wir streicheln ihn. Ja. Er ist nämlich ziemlich hässlich, aber so weich. Nein, doch. Halt. Ich sage doch, du sagst echt. Echt? 70. Hanna Schwerte. Luisa? In ihrem Garten. Luisa! Hallo? Hallo, Luisa! Luisa! Luisa! Luisa, wo bist du? Luisa! 72. Schreinermeister Rudolf Steiger, Fleischer Jakob Gengnich, sein Azubi Jonathan Frank, Konstantin Herz Und Martin sowie Caroline Färber treffen sich am 14. August nach Ladenschluss im Schlachtraum der Fleischerei Gänglich. Wir bilden Zweierteams, schlägt Schreinermeister Steiger vor. Je Team ein Auto. Wir fangen bei Anbruch der Dunkelheit an, das Dorf teilen wir auf in Quadrate oder in Gebiete nach Straßenzügen. Gut, sehr gut. Wir brauchen Walkie-Talkies. Wir brauchen CB-Funkgeräte. Ah, wir könnten aber auch unsere Handys nehmen. Schlägt der Azubi Jonathan Frank vor. Er ist der Jüngste in der Gruppe. Handys kann man abhören. Ja, Walkie-Talkies doch auch. Ja, deshalb nehmen wir CB-Funkgeräte. Ja, fragen wir den Robert, ob er uns welche aus Zwickau mitbringt. Super Idee. Wenn jemand was auffällt, ruft er die anderen zusammen. Naja, wir könnten auch kurz ausmachen. Oh, gut zu kurz. Wenn uns keiner abhört, können wir offen reden. Und dann? Wer was sieht, schlägt Alarm, die anderen kommen dazu. Und dann finden wir eine Lösung. Was meinst du mit, finden wir eine Lösung? Naja, das kommt drauf an, oder? Genau. Ja, und so wie ich euch kenne, kriegt wieder keiner den Arsch hoch. Ja. Und jeder schiebt die anderen vor. Klar. Oh. Wenn das was bringen soll, müssen wir hart durchgreifen, wenn wir jemanden erwischen. Ja. Die vier Männer schauen schuldbewusst auf ihre Schuhe. Der Azubi, Jonathan Frank, bohrt mit dem Fingernagel nach einem Stückchen Fleischwurst, das ihm im Zahnzwischenraum steckt. Ich habe übrigens gar kein Auto. Mann, dann fährst du eben bei mir mit. Ah, danke. Wie wär's mit Schlagstöcken? Gut, gute Idee. Apropos, nächster Punkt, Ortseinfahrt. Ich wäre dafür, dass wir einen Schlagbaum errichten. Ja, ich auch. Wir könnten eine Kamera anbringen. Eine Kamera kann man kaputt machen. Ja, Schlagbaum nicht, oder was? Den ich baue, nicht. Ich habe euch da ein astreines Holz gefunden. Also, der musst du die Kamera verkabeln, bis in den Ort rein. Ich muss ihn nur noch fällen. Ah, man könnte eine Funkkamera nehmen. Sag mal, Jonathan. Ja? Kannst du mal die blöden Kommentare lassen? Und was ist mit der anderen Seite, zur Grenze hin? Da hat Fabian einen Zaun aufgestellt. Ein Zaun, Stacheldraht oder was? Nein, einen normalen, aber besser als nix allemal. Wir sollten den Kaufmann mit dazu nehmen. Was? Er ist Polizist. Ja, eben drum. Der macht sowas beruflich. Der läuft ja davon, wenn er Feierabend hat. Aber er hat ein Auto und eine Waffe, oder? Fabian hat auch eine Waffe. Der Kaufmann, der soll die offiziellen Sachen übernehmen. Tagsüber. Wenn unser eins arbeitet. Oder so. Ich hab nächste Woche Schule. Sag mal, Steiger, hat der Kerl den Fernseher schon wieder gefunden? Nee, natürlich nicht. Was ist mit den Kindern? Weiß er das denn schon? Man zuckt die Achseln, schüttelt die Köpfe. Kann ich mal noch was fragen? Nein. Nur mal Interesse halber. Nein. Doch, wann fangen wir denn damit an? 73. Einen Tag zuvor stehen Mark Henske und Martin Schneider vor einem Krematorium in Lage und warten. Ich konnte nicht weinen. Ja. Ich habe es versucht, aber es kam nichts. Du musst nie weinen. Ich finde schon. Ist meine Mutter. Wir weinen aus Hilflosigkeit oder weil wir einsam sind. Vielleicht bist du einfach keines von beidem. Mein Papa. Eigentlich ein schöner Tag. Blick in den Himmel. Ob sie das ist? Schwarzer Rauch verlässt einen Schornstein. Marc? Alles klar, mein Sohn? Geht schon. Schluck Wasser. Nein. Ein Schwarm Vögel zieht über den hellblauen Himmel. Die Formation, in der sie fliegen, sieht aus wie ein lächelndes Gesicht. Nein, das ist nicht passiert. Das ist Quatsch. Man wünscht sich immer, dass es so etwas gibt, dass man die Seele sehen oder spüren kann. Aber nein, leider nein. Hast du die ganze Woche frei? Ja. Ich weiß, ich kann dich auch begleiten. Das muss ich alleine machen. Da zuckt es wie ein Blitz durch Mark Henske. Papa. Wie eine Welle. Papa. Wie ein Stromschlag. Was ist? Mark Henske steht der Mund offen. Er sieht Martin Schneider, als sehe er ihn zum ersten Mal. Herr Henske? Herr Schneider? Die Urne, mein Beileid. Wenn Sie bitte unterschreiben. Es ist 11.41 Uhr. 74. Mitte August. Im Randhausener Forst toben zwei Rehkitze wild durch die Gegend. Als sie ein Knacken hören, bleiben sie reglos stehen. Ohne sie zu bemerken, geht Rudolf Steiger mit einer Kettensäge an den beiden vorbei zu einem mit gelbem Kreis markierten Baum. Es handelt sich um eine etwa 25 Jahre alte Douglasie. Ja, weiter. 75. 16. August, 17.02 Uhr. Ein blauer VW Passat CC röhrt die Staatsstraße 95 entlang Richtung Randhausen. Im Kofferraum befinden sich 6 CB-Funkgeräte. Fußnote. Es handelt sich um 3 CRT-2000 Multinorm-Sets zum Preis von 109 Euro je Pärchen. 327 Euro, die Robert Vogel als Haushaltsausgaben der Gemeinde abrechnet. 17.26 Uhr. Robert Vogel hält mit quietschenden Reifen vor einem quer die Zufahrt nach Randhausen versperrenden Schlagbaum. Die CB-Funkgeräte im Kofferraum werden durchgeschüttelt, nehmen aber keinen Schaden. Tag, Robert. Hey, Steiger. Den Schlagbaum sieht man überhaupt nicht kommen. Fast wäre ich da reingekracht. Woraufhin der Schreinermeister Rudolf Steiger ein Geräusch mit Zunge und Zähnen produziert. Er wirkt dabei sehr stolz. 76. Exakt zur selben Zeit, aber 5 Tage früher, unterhält sich Hanna Schwerte mit ihrer Tochter Luisa. Sag mal, Luisa. Weißt du, Mama, wenn du schon so anfängst, was soll denn da noch kommen? Wieso? Was denn? Wir sind doch 2 ganz normale Menschen. Dann lass uns doch auch normal miteinander reden. Wie meinst du das? Haben sie dir wieder gekündigt? Was? Vielleicht putzt du einfach nicht gut genug. Die haben mir nicht gekündigt. Aber apropos, die Martenbachs haben jetzt einen Zaun um ihr Grundstück gebaut. Da muss ich immer einen Umweg laufen. So? Und die Mama von der Jana hat gesagt... Was hat die gesagt? Die hat gesagt, du... Also ihr würdet immer in den Wald gehen. Was? Ja, stimmt das? Und wenn? Ich hab dich auch schon gesehen, wie du in den Wald bist. Ist ja nicht verboten. Nein, natürlich, aber was macht ihr denn da? Was werden wir da schon machen? Ja, was? Ja, was man halt so macht in dem Wald. Mit Kuchen und Keksen? Ja, mit Kuchen und Keksen. Und einer Flasche Wein. Die hat Paul mitgebracht. Und die war auch schon angebrochen. Hat Jana das erzählt? Luisa, du bist 10 Jahre. Diese blöde Petze. Paul ist also dabei. Und wer noch? Niemand. Wirklich? Nein. Und selbst wenn... Luisa, ihr könnt doch keinen Wein trinken. Wir trinken den doch nicht. Sondern? Der ist für... Mann, Mama, das ist unfair. Für wen ist der Wein? Du stellst so lange deine blöden Fragen, bis ich mich verplappere. Du sagst mir jetzt sofort, für wen der Wein ist. Und die Kekse auch. Ich sage gar nichts mehr. Junge Frau. Luisa. Luisa Schwerte. Luisa. Ich warte. Luisa! Er hat gesagt, wir dürfen niemanden von ihm erzählen. Was? Aber sie sagt das so leise. Er hat gesagt, wir dürfen niemanden von ihm erzählen. Was? Es ist fast nicht zu verstehen. Er hat gesagt, wir dürfen niemanden von ihm erzählen. Was? 79. Auf der A7 fährt ein roter Lancia Y in südlicher Richtung an Bord. Befinden sich zum einen Marc Henske. Hinterm Steuer. Zum anderen Melinda Henske. In einer Urne. Auf der Rückbank. Ja. 80. 17. August nachmittags. Hanna Schwerte, Kathi und Stefan Lorgenberg und Daniela Haffel sitzen in der neu eingerichteten Polizeidienststelle von Oberwachtmeister Frederik Kaufmann. Ja, gut. Wissen Sie, wie oft Sie da waren? Nein. 4-5 Mal? Ja. Oder noch öfter? Vielleicht. Ich habe einmal nach Luisa gerufen. Luisa? Meine Tochter. Ja. Also da war sie auf jeden Fall dort. Aber ob das das erste Mal war... Da sind Sie sich so sicher, weil? Ja, weil als sie dann zurückkam, da kam sie aus dem Wald. Okay, das ist gut, ja. Und Ihre Tochter? Sohn. Sohn, genau. Der Paul. Ja. Ach, jetzt hab ich's. Der hat den Kuchen mitgenommen. Nein, das war Jana. Aha, Jana. Paul hat den Wein geklaut. Den Wein, okay. Und wer hat davon gesprochen, dass Sie den in Anführungszeichen treu streicheln müssen? Ja, müssen hat ja gar niemand gesagt. Jana. Echt? Paul hat das auch geleugnet mit dem Streicheln. Aber er hat gesagt, wir putzen ihm immer das Fell. Ich meine, was soll denn das anderes heißen als Streicheln? Nein, als, Ach so, Sie meinen, nennen wir es mal sexuelle Handlung? Oh Gott. Jana hat gesagt, sie setzt sich immer auf seinen Schoß. Luisa hat gar nichts gesagt, ja? Und ich, also sie hat nur gesagt, es sei alles in Ordnung und sie macht das freiwillig und... Naja, ist ja auch ein schwieriges Alter. 10. Er. Ja. Paul ist 10,5. Der Troll ist sehr lieb zu mir. So hat sie das gesagt. Luisa. Ja. Das ist so furchtbar. Haben Sie an Ihren Kindern Veränderungen bemerkt? Veränderungen? Psychischer oder körperlicher Art. Hämatome, blaue Flecken, unnatürliches Verhalten, sonderbares Verhalten. Nee. Doch. Wo ist denn das Klo? Da. Das sind Kinder. Ihr entschuldigt mich kurz. Die haben immer blaue Flecken. Da fällt einer mehr oder weniger ja nicht auf. Das Licht ist außen. Luisa ist sehr, also durchtrieben, ja, in letzter Zeit, aber... Ja, gut. Ich denke, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen? Ja, zunächst einmal. Und haben Sie, ich will nicht doof klingen, haben Sie mal daran gedacht, die Kinder zu dem Troll zu begleiten? In Anführungszeichen Troll. Das wollen die nicht. Dürfen wir nicht. Ich wollte Luisa hinterher schleichen, aber naja, sie hat's gemerkt. Riesenkrach. Und das ist ja auch ein Vertrauensbruch so einem Kind gegenüber. Man geht ja mit gutem Beispiel voran, ne? Und ich glaube auch nicht, dass uns das weiterbringen würde. Naja, wenn Sie ihn sehen. Wen? Den Troll. Es gibt doch keine. Anführungszeichen Trolle. Ach, Sie nehmen uns nicht ernst, oder? Natürlich nehme ich Sie ernst. Sehr sogar. Worum geht's gerade? Also wir gehen davon aus, dass unsere Kinder im Wald von einem, also von jemandem regelmäßig, also missbraucht werden. Oh Gott. Haben Sie einen Verdacht, wer so etwas tun könnte? Die drei Mütter schütteln ihre Köpfe. Nein. Nein. Vielleicht ein Lehrer. 81. Kannst du mich hören? Auf dem Marktplatz Randhausen am Brunnen stehen mehrere Personen und testen CB-Funkgeräte. Ich höre dich nicht. Hallo? Bist du das, Steiger? Ah, jetzt höre ich dich. Hörst du mich? Fred, geht mal auf Kanal 4. Bist du da? Das ist Kanal 3, Steiger. Martin? Ich höre dich nicht. Ich sage ja auch nichts. Wie kann man das denn lauter machen? Um 21.20 Uhr. Ja, es ist immer noch der 17. August. Verteilen sie sich auf 5 Autos und fahren in unterschiedliche Richtungen davon. 82. Um 21.30 Uhr findet Luisa Schwerte, die bei Jana Lorgenberg übernachtet, in den Schlaf. Und wie du auch sagst, das ist unsere Freizeit. Genau, unsere Freizeit. Und wir können mit unserer Freizeit machen. Gestrichen. Um 21.32 Uhr folgt ihr Jana Lorgenberg. 83. Gestrichen. 84. Gestrichen. 85. Ein Auszug der Funksprüche zwischen den 5 Autos im Zeitraum 17. August 21.50 Uhr bis 22.10 Uhr. Hier Martin, also Jonathan, verdammt nochmal, was sind wir? Die 1. Hier Wagen 1. Wir biegen jetzt in die Scherstraße. Alles ruhig. Okay. Over. Hört ihr mich? Hör dich, Martin. Nee, Martin muss over sagen, dann kannst du Roger sagen, Jakob. Ah, over. Jetzt ist zu spät. Roger. Nein. Wir sind jetzt wieder am Marktplatz. Da ist noch. Jakob, das hat keiner verstanden. Lass den Fuß mehr loslassen. Lass das nicht mehr drücken. Hier ist auch. Du musst länger drücken, da fehlt immer das Ende. Hier ist nichts. Habt ihr jetzt verstanden? Hab ich. Positiv. Positiv, Roger. Kann ich over? Auch positiv. Wo bist du denn, Jakob? Das sag mich doch am Marktplatz. Ich meine nicht dich, ich meine Steiger. Ich bin auf dem Weg zur Halde. Over. Roger. Oh, ein Glück, dass keiner von uns Roger heißt. Ich hab in meiner Klasse eine Ruhe, wo hältst du das? Ich bitte die Teams um ein bisschen Funkdisziplin. Warte mal, Jonathan. Hat er mal recht. Okay. Nein, anderes Recht. Oh, gut. Martin, du sitzt auf dem Knopf, du funkst die ganze Zeit. Ja, hier, Auto 1, was gibt's? Du hast gefunkt. Ich hab nicht gefunkt, Karl. Das gehört alles, was du sagst. Ober. Jonathan? Kannst du nicht aufpassen? Ja, Mann, das ist mein Auto, du Depp! Ja, so richtig, es ist doch nichts passiert. Auch nichts passiert? Dir passiert auch gleich nichts. Und zwar im Gesicht, ja. Was ist denn da los bei euch, Oma? Blöde Idiot, die hat mit dem Auto zu Schrott gefahren. Der Martin übertreibt. Der übertreibt total. Ich hab höchstens ein bisschen zu schier. Oh, und der Martin schlägt mich. Au! Steig jetzt auf der Stelle aus, du Idiot! Jetzt beruhigt euch mal. Ja, ist ja nicht dein Auto, was, Steiger? Und du, Jonas? Raus mit dir! Raus jetzt hier! Mann! Jut! Was ist denn eigentlich mit Kaufmann? Wieso sagt er nichts? Kaufmann, bitte komm! Wagen 5, bitte kommen! Kaufmann, bitte kommen, over. Kaufmann! Es reicht, wenn ich ihn rufe. Ja, bist du hier der Chef, was, Steiger? Wartet mal, ich probier's mal mit an. Hier, Kaufmann, hallo! Und auch euer Bürgermeister, hallo! Wir waren auf dem falschen Kanal. Danke für den Anruf, Jakob. Jakob hat gesagt, wir sollen auf Kanal 6 gehen. Nee, 5 habe ich gesagt, Oma. Ja, 5, ist ja egal. Ist nicht egal, wenn wir nicht alle auf demselben Kanal sind. Wartet mal, da ist was. Moment. Was? Er hat gesagt, wir haben was. Kaufmann? Hallo? Hallo? Hallo? Kaufmann? Wo sind die? Kaufmann! Bitte kommen! Da steht jemand. Sekunde. Scheiße. Was ist das? Das ist meine Waffe. Hier. Nimm den Totschläger. Ja. Haben wir dich, du Drecksau! Sagt, wo ihr seid, dann komme ich dazu. Die Position, verdammt nochmal. Geht schon, ist nur einer. Over and out. Was ist da los bei euch? Hey, Scheiße. Wartet mal. Was ist los? Was ist? Ich. Ich muss aussteigen. Scheiße. Verdammt, wo sind die? Wagen 5, bitte kommen! Kaufmann? Was ist mit denen? Wagen 5, bitte komm, Kaufmann, melde dich! Hallo, hier Kaufmann. Ja, Roger, was ist? Wir haben die Person. Super! Jawohl! Sehr gut. Schön auf die 12, Oma. Es handelt sich um Jonathan Franz. Oh Mann, der Depp! War der nicht bei dir im Auto, Martin? Ja, Roger, das war ja mal irgendwie. Roger, was? Tut es noch sehr weh, Jonathan. 87. In einer Senke im Randhausener Forst liegen zwei Rehkitze und schlafen. Im Traum begegnen sie zwei 10-jährigen Mädchen. Was? Luisa Schwerte und Jana Lorgenberg besteigen jeweils eines der Rehkitze. Kichern reiten sie im Galopp mit wehenden Haaren durch den Randhausener Forst. 89. Nachdem Marc Henske den Wagen auf der Standspur der Autobahn angehalten hat, um in die Böschung zu pinkeln, will sein Landschaft nicht wieder starten. Er holt sein Handy hervor, um Hilfe zu holen. Damned! Kein Empfang! Er dreht sich zu der Urne auf der Rückbank. Willst du nicht nach Hause? Oder was, Mama? Er versucht noch einmal, den Wagen zu starten. Endlich. Fußnote: Solche Vorkommnisse werden auch in unseren aufgeklärten Zeiten zuweilen als Wunder bezeichnet. 92. Entfernt ist ein Brummen zu hören. Und ein Troll, groß wie ein Hochhaus, bleibt zwischen Buchen, Fichten, Douglasien und Eschen stehen. In der Ferne sieht er sich bewegende gelbe Punkte. Der Troll, wirklich größer als ein Haus, viel größer, folgt den kleinen Lichtern. Leider können Trolle nicht zählen, aber könnte er zählen, zählte er 10. Beziehungsweise 5 mal 2. 98. 17. August, 23.44 Uhr. Fabian Martenbach öffnet schlagartig die Augen in der Dunkelheit seines Schlafzimmers. Ja. Neben ihm der ruhige Atem seiner Frau Anne. Fabian Martenbach horcht. Nicht. Er schließt die Augen wieder. Da. Wieder. Er setzt sich auf. Ganz deutlich. Ein Brummen. Tief und gurgelnd. Er steht auf. Er geht ans Fenster. Nicht zu sehen. Er verlässt das Zimmer. Geht den Flur entlang in die kleine Kammer mit dem kleinen Fenster. Scheinwerfer. Autos. Autos? 23.50 Uhr. Fabian Madenbach, Pyjama, Birkenstock, Jagdgewehr, tritt in den Innenbereich seines Hofes. Na, dann kommt mal her. 99. Wieso steht der da? Keine Ahnung. Wagen 4 für Wagen 3. Was macht denn der Fabian da? Wieso? Was ist mit dem Fabian? Ja, was ist mit dem, Caro? Na, der steht in seinem Hof mit einem Gewehr in der Hand. Sag mal, der spinnt doch. Ich meine, wer steht denn nachts um... Kurz vor 12. Kurz vor 12 bewaffnet im Hof. Wagen 3, Steiger. Ich erwarte Anweisungen. Okay, also ich steig dann mal aus. Gut, ich auch. Gut, und ich bleib im Wagen. Ich mach das Backup. Alles okay? Steiger? Ja, klar. Ich seh nicht. Die Scheinwerfer! Mensch, wie lange stehst du denn da schon? Wer ist das? Steiger, wer ist das? Ganz ruhig, Fabian. Es ist Caro. Caro? Caroline Färber. Wer ist noch alles bei dir? Hier sind insgesamt 5 Autos. Aber nur 2 davon sind hier. 2 beim Schlagbaum und 1 in der Polizeidienststelle. Jonathan hat was abbekommen. Bei mir sitzt noch die Kati mit drin. Und bei der Caro... Oh. Nimm die Waffe runter! Steiger, geh sofort in dein Auto! Nicht schießen! Oh mein Gott! Das sagt er wirklich. Genauso wie in einem schlechten amerikanischen Actionfilm. So! Denn hinter Steiger, mit blendenden Scheinwerfern, schwebt eine riesige, holzige und pelzige Fratze. Im Innenbereich von Fabian Martenbachs Hof wenden umständlich und schnellstmöglich 2 Fahrzeuge. In der Annahme, gleich von Fabian Martenbach beschossen zu werden. Eine Annahme, die natürlich komplett falsch ist. Aber das muss ja nicht nochmal extra erwähnt werden. Nee, muss es nicht. Ja. Und ein 7 Stockwerke hoher Troll lernt das Gefühl der Panik kennen, in das ihn die surrenden Fahrzeuge für ihn immer noch Lichter versetzen. Es haut ab in den Wald! Mensch, wo fahrt ihr denn hin? Was soll denn das? Da! Da! Fabian Martenbach, der einzige Erwachsene, der behauptet, den Troll selbst gesehen zu haben, beobachtet, wie das Fabelwesen in den Randhausener Forst flüchtet. Fabelwesen wäre nur im Fall nachgewiesener Nicht-Existenz der korrekte Begriff. Da aber bis heute einige Personen nach wie vor von der Existenz des Trolls überzeugt sind, muss er von einem Wesen gesprochen werden. Siehe dieselbe Problematik bei Loch Ness. Ja. Yeti, Zyklop oder Bigfoot. Ja. Kurz, also ja. Fabian Martenbach lädt sein Gewehr durch und nimmt instantan die Verfolgung Na, auf. Warte! 103. 0.28 Uhr. Jana Lorgenberg und Luisa Schwerte, die die exzeptionelle Erfahrung machen, sich gemeinsam im selben Traum zu befinden, jagen mit den beiden Rehkitzen durch den Wald. Vögel, lauf! Runter! Da, über einen Felsen. Sprung! Gelandet! Gleich den nächsten Baum ausweichen. Deckung! Äste! Ein Stück einem Bach entlang, dann im Bach. Da! Da liegt ein Baumstamm quer! Wieder ein Sprung. Kinderhände krallen sich in weiches Fell, ein Ritt wie eine Achterbahnfahrt. Und die Begeisterung der Mädchen ist ebenso groß wie die Freude der Rehe. Die Erlebnisse im Traum zeichnen auch auf die schlafenden Gesichter der Kinder ein Lächeln. Das Stefan Lorgenberg bei einem kurzen Kontrollblick in Janas Zimmer gegen 0.30 Uhr wohl wahrnimmt. 106. Los, komm, fahr los! Fahr los! So schnell wie möglich weg hier! Er ist völlig durch! Er hat mit der Waffe auf mich gezielt! Das kannst du doch nicht! Los, pass auf, vorsichtig, vorsichtig! Da ist ein Auto! Hier Wagen 3 an alle! Seid doch mal ruhig, bitte! Hier Wagen 3 an alle! Wir treffen uns sofort am Schlagbaum! 109. Abfahrt verpasst. Damned! Mark Henske wendet den dunkelroten Lancia Y. Beinahe wäre die Urne auf der Rückbank umgekippt. Und beschleunigt. Um 0.44 Uhr trifft der dunkelrote Lancia Y mit 68 Kilometern pro Stunde von der Staatsstraße 95 aus ein die Straße überquerendes Reh in die linke Flanke. Durch die Wucht des Aufpralls wird das Tier in ein zweites Tier geschleudert. Der dunkelrote Lancia Y dreht sich 2,5 Mal bis in den Straßengraben der Gegenfahrbahn, wo er mit gebrochener Vorderachse zum Stehen kommt. Das Wageninnere ist komplett mit grauem Staub eingenebelt. Mark Henske, leichtes Schleudertrauma sowie ein Pfeifen im linken Ohr, verlässt den Lancia Y. Er klopft sich die Asche seiner Mutter von Hemd und Hose. An seine Haare denkt er dabei nicht, weshalb diese nun grau meliert erscheinen. Fußnote: wie Richard Gere, George Clooney oder auch der mittelalte Heinrich Mann. Er geht die Straße ab und sucht nach den Rehen. Seine Hände zittern. Ich könnte schwören. Immer wieder sagt er das. Ich könnte schwören? Ja? Beim Aufprall auf das Reh? Ich könnte schwören. Beim Aufprall auf das Reh. Da. Ja? Da waren Gesichter. Das gibt's doch nicht. Was denn? Da waren Mädchen. Die. Mark Henske steht vor einem Rehkadaver. Der Hals ist unnatürlich verdreht. Die Zunge hängt raus. Die Augen starr und leer. Oh. 110. Fabian Martenbach hat endlich das Brummen lokalisiert. Er steht auf der Staatsstraße 95 vor einem stark beschädigten Lancia Y. Ein Unfall. Aber der Motor läuft noch. Mark Henske dreht sich um. Er sieht eine Gestalt neben dem Auto stehen. Er geht auf die Gestalt zu. Was? Und Fabian Martenbach? Fabian Martenbach sieht sich selbst auf sich zukommen. Was? Ja. Balu? Er sieht sich selbst auf sich zukommen, vor sich stehen bleiben und sich anschauen. Das bin ich. Die Gene. Plus die graue Asche der Mutter im Haar seines ihm unbekannten Sohnes. Am 18. August um 1.07 Uhr schießt Fabian Martenbach aus kürzester Distanz Mark Henske ins Gesicht. 124. Da schießt jemand. Scheiße. Das kam von da vorn. Alle Mann in die Autos. Ja. Inzwischen schleift Fabian Martenbach Marks toten Körper von der Staatsstraße 95. Aus der Ferne vernimmt er bald das Heulen der Motoren und dann ein Hupen. Meine Güte, Fabian! Hat er dem den Kopf? Kopf? Na, davon ist ja nicht mehr viel. Geht's wieder? Das Schwein hat es nicht anders verdient. Ich muss das aber melden. Jetzt mal halblang, Fred. Doch, das... Auf der Flucht erschossen. Kann keiner was für. Ja, Notwehr. Wenn ich mir vorstelle, was der mit unseren Töchtern gemacht hat. Drecksau! Ja, der hat's nicht anders verdient. Alles klar bei dir, Fabian? Was? Ja, ja. Wir helfen dir. 1.44 Uhr. Kommt ihr bitte. Ja. Los, dann. 1, 2. So landen die sterblichen Überreste von Mark Henske und seiner Mutter Melinda Henske also, sowie deren Auto in dunkelroter Lancia Y in einer ungewöhnlich tiefen Grube im Randhausener Forst. Ist vielleicht neu. Wahrscheinlich war ja drunter mal ein alter Stoll. 9.47 Uhr. Am frühen Vormittag des 18. August berichtet Polizeiobermeister Frederik Kaufmann seinem Vorgesetzten in Zwickau von einem nächtlichen Zwischenfall an der tschechischen Grenze. Die Direktorin der Polizeidirektion informiert umgehend die Bundespolizei, BPOL. An der Grenze zu Tschechien, nahe dem Okres Chomutov, ist es zu einem Vorfall mit einem Toten gekommen. 11.39 Uhr. Der Dienststellenleiter der BPOL informiert routinemäßig den Bundesnachrichtendienst BND in Berlin. Es gab eine gewalttätige Auseinandersetzung an der tschechischen Grenze. Das Innenministerium ist bereits informiert. 12.47 Uhr. Der Außenminister der Republik Polen bekundet in einem streng geheimen Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Tschechiens seine Anteilnahme am Tod eines tschechischen Staatsbürgers durch deutsche Sicherheitskräfte. 13.20 Uhr. Gegen Mittag erreichen die Beauftragte des BND für besondere Krisenlagen von Drohnen über Westeuropa aufgenommene Bilder, die ungewöhnliche Militärmanöver in Polen, Tschechien und der Slowakei zeigen. Bitte geben Sie die Bilder an alle Luftabwehrzentren weiter und verständigen Sie Rammstein. 22.53 Uhr. Noch in der Nacht zum 19. August verständigt der österreichische Kanzler den tschechischen Präsidenten darüber, dass man das aggressive Gebaren der deutschen Regierung missbilligt. Ich fordere die rückhaltlose Aufklärung der gesamten Causa Randhausen. 20. August, 7.30 Uhr. DPA, Associated Press und CNN berichten, Tschechien habe Deutschland mit Erstschlag gedroht. Fußnote. Es kann sich hierbei unter Umständen um einen Übersetzungsfehler handeln. Prävenir, erstmal. Prävenir Uder, Erstschlag. Die deutsche Verteidigungsministerin ordnet an, Panzerdivisionen in die Orte Klingenthal, Randhausen und Oberwiesenthal zu verlegen. 22. August. Es kommt zu Militärmanövern entlang der deutsch-polnischen Grenze. Italien und Weißrussland berufen ihre Reservisten ein. Die Ukraine verlagert größere Truppenkontingente an ihre Westgrenze. 23. August. Es kommt an der deutsch-tschechischen Grenze zu ersten Scharmützeln. Scharmützel führen häufig zu einem echten Krieg. 24. August, 14.22 Uhr. Deutsche Streitkräfte besetzen das Okres Chomutov. Bürgermeister Robert Vogel verlässt Randhausen in einem blauen VW-Passat. Er kehrt nie wieder zurück. 23.51 Uhr. In der Nacht zum 25. August überquert polnische Artillerie die Oder bei Lebus und die Neiße bei Görlitz. Bei Sonnenaufgang wird Randhausen von Tschechien eingenommen. Neben 11 deutschen und 3 tschechischen Soldaten sterben in der Schlacht um Randhausen 17 Zivilisten. Darunter Martin und Caroline Färber, Jonathan Frank, Inge Kohlstedt und Rudolf Steiger. 25. August, 0.19 Uhr. Litauen erklärt Polen den Krieg und wird daraufhin von Weißrussland eingenommen. 10.50 Uhr. Lettland und 11.02 Uhr. Estland ergeben sich kampflos. 11.32 Uhr. Die Ukraine beschießt Weißrussland. 12.22 Uhr. Mittags stehen tschechische Truppen vor Chemnitz. 12.45 Uhr. Finnland erklärt überraschend Russland den Krieg. Schweden schießen auf Finnen, Norweger auf Schweden. 13.54 Uhr. Spanien erklärt Russland den Krieg. Gleichzeitig fallen italienische Streitkräfte in Südbayern ein und liefern sich mit tschechischen Einheiten lange Gefechte. 15.27 Uhr. Im Hauptquartier der United States Marine Corps Forces Europe in Böblingen treffen die oberste Militärführung der USA sowie die amerikanischen Botschafter aus Paris, Berlin und Rom ein. In dieser Sitzung wird mit 8 Ja zu 3 Nein-Stimmen für einen Angriff ohne Vorwarnung gestimmt. 28. August, 5.12 Uhr. Die USA feiern von ihren Militärbasen in Suda, Griechenland, Babadak, Rumänien, Kökchetau, Kasachstan und Ulan-Gom, Mongolei, Mittelstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfen auf Russland, Finnland und Tschechien. Der russische Gegenschlag trifft Washington, Los Angeles und Dodge City in Kansas. Indessen nimmt China Russland ein. Aber diese Geschichte könnte auch ganz anders zu Ende gehen. So? Am Rand. Hörspiel von Philipp Löhle. Es spielten Chronist Aljoscha Stadelmann, Zensor Raphael Stachowiak, Fußnote Gisa Flake, Frederik Sönke Möhring, Robert Stefan Grossmann, Fabian Falk Rockstroh, Anne Theresa Weisbach, Marc Patrick Güldenberg, Melinda Franziska Trögner. In weiteren Rollen Juliska Eichel, Hilmar Eichhorn, Andreas Keller, Ole Lagerpusch, Dorota Löhr, Manfred Möck, Henning Nören, Karina Plachetka, Nele Rosetz, Finja Skarabis, Janek Spittler, André Schimanski, Peter Trabner, Barbara Trommer, Brian Völkner, Corinna Waldbauer, Charlotte Weise und als Troll Matthias Seimer. Dramaturgie Steffen Moratz, Ton André Lühr, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Matthias Seimer. Hörspieleinrichtung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.